Deine Blumen stehen aus hellen blauen Augen sing. Der Bach, der ist des Mühles Freund und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum sind es meine Blumen, drum sind es meine Blumen. Pflanzen die Blumen ein, da ruft ihr zu, wenn alles schweigt, wenn sich ihr Haupt zum Schlummer neigt. Ihr wisst ja, was ich meine, ihr wisst ja, was ich meine. Sein Traumgesicht dir zu, vergiss, vergiss mein Licht. Das ist es, was ich meine. Das ist es, was ich meine. Schaut mit Liebesblick hinauf, der Tau in euren Äugelein, das sollen meine Tränen sein. Die will ich auf euch weinen. Auf euch war.